Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 911 an Goethe, Weimar, 12. September 1803. Es kommen mir heute so viele dringende Briefexpeditionen zusammen, dass ich vor 9 Uhr nicht fertig werden und also nicht kommen kann. Aus beiliegendem Brief ersehen Sie leider, dass unser Freund Humboldt einen harten Verlust erlitten hat. Schreiben Sie ihm, wenn Sie können, ein Wort des Anteils. Er dauert mich sehr, weil gerade dieses Kind das hoffnungsvollste war von allen. Den Brief erbitte ich mir wieder zurück. SCH